1. Jahwe, mein Herz ist nicht hochmütig und mein Organ sind nicht arrogant, ich befasse mich nicht mit Dingen, die für mich zu groß oder zu wunderbar sind. 2. Vielmehr habe ich mein Seel beruhigt und besänftigt, weil einen Twunsch kein bei seiner Mutter, so ist mein Seel in mir zur Ruhe gekommen. 3. Israel, ha auf Jahwe von Jetzten bis in el Uikit.